Blumfeld, ein älterer Junggeselle. Kapitel 1, Übung 7. Hörverständnis. Gespräch mit zwei Bällen. Was ist richtig, was ist falsch? Ihr wollt mich ärgern. Ich weiß es genau. Ihr springt da immer hinter mir her, wohin ich auch gehe. Aber nicht mehr lange. Ich weiß schon, mein Hammer. Ein präziser Hammerschlag und ihr gebt Ruhe. Aber wo ist er denn? Im Schrank ist er nicht. Hat den wieder die Bedienerin weggebracht? Moment, hier, ein Handtuch. Damit kann ich euch stoppen. Ha, wer doch gelacht. Na jetzt. Nein, bleibt doch stehen. Nur einmal. Ich kriege euch noch. Ihr seid so dumm wie meine beiden Assistenten. Aber ich kriege euch noch. Moment. Ich hab's. Ich hole jetzt meinen Tennisschläger und schlage euch zum Fenster hinaus.